Ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes gewährt am 12. September einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich dazu, dass das südkoreanische Parkgun-Regime das Gerücht von einem möglichen plötzlichen Notfall in Nordkorea verbreitet, um die Öffentlichkeit irrezuführen. Er sagte in folgendem Inhalt: Vor kurzem ließ die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye auf einer Auslandsreise ihren nächsten Handlangern böse Worte über die PVK fallen, wie die innere Situation Nordkoreas sei sehr zu befürchten. Ein unerwartetes Ereignis könne jederzeit eintreten. Angesichts der ernsthaften Realität solle man immer einsatzbereit für die Sicherheit sein. Auch das Wiedervereinigungsministerium, Außenministerium und weitere untere Beamte führen unhaltbare Worte im Munde, wie die Erscheinung der Unstabilität im Inneren Nordkoreas aufgrund der wirksamen Sanktionen, die Krise des nördlichen Staatssystems und die Vertiefung des inneren Konflikts und befürworten damit die Notwendigkeit einer Maßnahme gegen den plötzlichen Notfall. Sie reden trichterweise sogar von einem Staatssystemzustandebruch oder einem Staatsstreich durch Volksaufstand und versuchen somit, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Sanktionen und Blockade gegen die TVK zu konzentrieren. Die Theorie von einem plötzlichen Ereignis in Nordkorea, die das südkoreanische Regime verbreitet, ist ein lächerliches Produkt der politischen Analphabeten ohne elementarste Kenntnisse und Vernunft. Für Verteidigung ihrer dummen Theorie benutzt das Regime die Flüchtlinge aus dem Norden als Zeugen. Aber eben diese sind die grässlichen Kriminellen, die in der TVK schwere Verbrechen begingen und aus Angst vor der juristischen Strafe die Heimat, Eltern, Geschwister und Verwandten verließen und nach Südkorea flohen. Es ist selbstverständlich, dass sich der Abschaum der Menschheit zu Südkorea eine Art Mülltonne gesellt. Von einem Staatssystemzusammenbruch, ja von einem plötzlichen Notfall bedroht, ist heute gerade Südkorea, das infolge des Landesverrates, der Schürung innerkoreanischer Auseinandersetzung, der faschistischen Diktatur und der volksfeindlichen Tyrannei direkt vor dem Ausbruch des Gross und Zorns der Bevölkerung steht. Armselig ist das landesverräterische Park Geun-hye-Regime, das in seiner Eigenschaft als todkranker lächerlicherweise immer noch im Bereich des unerfüllbaren Traums, nämlich Zusammenbruch Nordkoreas, lebt. Die Demokratische Volksrepublik Korea ist eine Einheit von Führer, Partei und Volk, die als eine Atommacht im Osten und ein starker sozialistischer Staat ihre Würde und ihr Ansehen vor der ganzen Welt demonstriert. Diese blendende Realität ist für die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye und ihre Umgebung bis zum Tode unvorstellbar und unverständlich. Das Regime soll sich seines miserablen Schicksals bewusst sein und die Zunge im Zaum halten.